Deine Silbe Grimm. Das Wörterbuch, das deinen Kopf bestimmt. Dein Nachtmahr, deine Auslegware, dein Standgericht und deine Tischvorlage. Ein langhaariger, schwerer Mann samt seinem Schatten, wie er im Dunkeln Anlauf nimmt. Das Wörterbuch. Dein Ohrenschutz, dein DNA-Test und dein Zeugenprotokoll, dein Schemen, deine Silbe Grimm, das Zeichen auf der Wange, das Wörterbuch, dein Kopf, in dem du Gastarbeiter bist. Der Schmutz unter den Nägeln ist dein Wörterbuch, sind die gedehnten Lautketten und die gestauchten, sind Knatmann, Knauch und Knauder. Knickwirten auch, dass dir der Kopf wackelt wie ein Has am Sattel. Knicklaute sind's. Sind die zwei Alten, die beiden Tätowierten, niemals Verstummenden, nichts außer Sprache Einatmenden und, ja, die Langhaarigen, die Schweren, Knastbrüder, die dich nun seit Jahrzehnten vor Morgengrauen in die Zange nehmen?